Hallo, Onkel Sigismund. Hallo, Schlomo. Was machst du da? Ich finde heraus, warum wir unsere Mütterbegehren auch Ödipus-Komplex genannt. Aha, ich habe einen Wunderblock. Da kann ich drauf schreiben und das dann wieder löschen. Dann wieder drauf schreiben und dann wieder löschen. Und wieder drauf schreiben und wieder löschen und wieder schreiben und löschen und dran. Ah, das ist ja ganz, ganz toll. Aber jetzt lass den Meister mal weiterarbeiten. Aber wenn was wichtig ist, schreibe ich es auf Papier. Das kann ich nämlich dann aufheben. Den Wunderblock muss ich ja immer wieder löschen. Zeig doch mal her, Schlomo. Das ist ja interessant. Das erinnert mich an eine Theorie, die ich neulich entwickelt habe. Ich habe da ein Bild drauf gemalt und dann habe ich es gelöscht. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das noch einmal genauso hinbekomme. Pass mal auf, Schlomo. Ah, das sage ich Mama. Ha, ich wusste es. Da ist eine Wachstafel. Sieh doch nur, Schlomo, auf der Wachstafel ist ein Abdruck. Endlich habe ich etwas gefunden, an dem ich meine Theorie festmachen kann. Endlich kann ich es erklären, wie das menschliche Hirn funktioniert. Ist das nicht großartig? Schlomo, Schlomo, komm zurück. Ich habe das Bild gefunden. Schlomo, Schlomo.